Was fordert die geschichtliche Stunde, unter der wir stehen, vom deutschen Volke? Mögen auch unsere Herzen glühen vor Schmerz und Sehnsucht. Diese Stunde fordert ein klares Bewusstsein dessen, dass wir vom Schicksal des Menschengeschlechtes aufgerufen sind, mit allen unseren Kräften Bürgschaft zu bieten für den Fortbestand und die Entwicklung der abendländischen Sittlichkeit und Kultur. Geheiligt ist unser Schmerz erst dann, wenn er von dem vollen Bewusstsein seiner Berufung überstrahlt wird. Und würdig wird unsere Sehnsucht erst, wenn sie als tiefste Welle unserer Kräfte diese Berufung in sich trägt. Alle die großen prahlerischen Worte, mit denen wir unseren Alltag zu behängen pflegen, um ihn Würde zu geben, die er in seiner trüben Hast zu verlieren scheint, alle diese Worte, die immer tauber klingen, müssen jetzt schweigen vor diesem einen Worte der Berufung unseres Volkes, Schutz und Schirm des Abendlandes zu sein. Was fordert eine Berufung solcher Höhe? Fordert sie Opfer? Fordert sie Selbstverzicht? Nein. Eines nur fordert sie, die Bewährung. Eine Mutter, die einem Kinde das Leben schenkt, weiß im Sturme ihrer Wehen nichts von Opfer und Selbstverzicht. Sie kennt nur eines, mit allen Kräften ihres Körpers und ihrer Seele, ein Kind dem Leben zu geben. Ein Genie, das einsam und weithin verkannt seines Lebens ganze Kraft an sein Werk setzt, lediglich unter dem Antriebe der Leistung, weiß nichts von Opfer und Selbstverzicht. Ein schaffendes Genie sieht nur sein Werk. Ein Kämpfer, der von hundertfachem Tod bedroht, gegen eine Überzahl standhält, nur in dem Verlangen, seinen Posten bis zum Äußersten zu halten, weiß nichts von Opfer und Selbstverzicht. Er sieht nur sein Obsiegen und stünde es auch verzweifelt um ihn. Die Taten einer höchsten Lebensleistung mögen von allen denen, die noch in einer betrachterischen Lässigkeit zu beharren vermögen, pathetisch Opfer genannt werden. In der Stunde der höchsten Berufung wird das Opfer eine Selbstverständlichkeit vor dem Einzigen, was einzutreten hat, vor der Bewährung. Was heißt Bewährung in einer Stunde des Völkerschicksals, in der auch Schmerz und Sehnsucht verstummen müssen vor der Tat? Bewährung heißt, des Lebens beste und ganze Kraft einsetzen und durchsetzen. Bewährung heißt nicht nur ein letztes Hingeben, sondern es durchsetzen, es beständig machen, es im Wachstum und auf der Entwicklungsbahn seines Volkes, seiner Rasse zur Entwicklung bringen. In der Stunde, die einem Volke zum Schicksal werden muss, das auch über das Schicksal der Rasse entscheidet, hat sich jeder sachlich und ernst und ohne jene undeutsche Verklärung, die dem Worte Opfer anhaftet, zu fragen, wie er seines Lebens beste Kräfte einsetzen und für die Selbstbehauptung seines Volkes durchsetzen könne, stelle ihn die Not der Zeit, wohin es auch sei. Das deutsche Volk hat seine große Stunde zu bestehen. Es hat die Bürgschaft für Sittlichkeit und Kultur der abendländischen Menschheit übernommen. Sein Siegesspruch lautet, dass du ein Deutscher bist, sei deine Ehre und Pflicht. Wahre dir Herz und Geist treuer als Ruf und Gesicht. Dass du ein Deutscher bist, bleibe dein Glück, deine Not. Meide den leichten Gewinn. Diene dem harten Gebot. Stähle im Glauben dein Schwert, pflüge in Demut dein Feld, weil du ein Deutscher bist. Bürger der weißen Welt.